Zum 22. Todestag des großen Genossen Kim Il-sung richtete der Präsident der Republik Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, am 4. Juli ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee. Darin unterstrich er, dass er zusammen mit Genossen Kim Jong-un und dem koreanischen Volk das edle Leben von Genossen Kim Il-sung und seine Verdienste um die Koreaner und die Völker der Welt hochschätze. Seine Verdienste um die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der TVJK würden für immer unvergessen bleiben.